Ja, hallo, guten Abend. Ich werde heute ein bisschen von der Vorratsdatenspeicherung erzählen. Ich werde jetzt am Anfang einmal ein bisschen auf die technischen Sachen eingehen, die Vorratsdatenspeicherung generell, was wird gespeichert. Dann werde ich die Erfolgsquoten aufzählen, die bisher damit erzielt worden sind. Und ja, dann eventuelle gesellschaftspolitische Auswirkungen, wie werden sich die Bürger zukünftig verhalten, Kommunikationsverhalten ändern. Dann werde ich auf den Unterschied zwischen staatlichen Datensammeln und dem Sammeln privater Unternehmen eingehen, insbesondere dann auf die informationelle Selbstbestimmung. Und zum Schluss raus werde ich eventuelle Parallelen zu Romanen, zur Science-Fiction-Literatur besprechen und zum Schluss technische Möglichkeiten, wie man der Vorratsdatenspeicherung Schnäppchen schlagen kann. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Clemens Lasnik, ich bin 27 und studiere als Fernstudium an der Uni Linz Rechtswissenschaften, bin seit einigen Jahren schon netzpolitisch aktiv und heuer habe ich mit Kollegen zusammen die Initiative für Netzfreiheit gegründet und engagiere mich in Sachen der Vereinsarbeit auf netzpolitischer Ebene. Was ist die Vorratsdatenspeicherung? Die Vorratsdatenspeicherung ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2006/24/EG. Es ist die Vorratsdatenspeicherung heuer mit 1. April in Kraft getreten in Österreich. Die Vorratsdatenspeicherung besagt, dass alle personenbezogenen Daten im Kommunikationsverkehr aufgezeichnet werden. Auf das werden wir später eingehen. SMS-Empfänger und Sender aufgezeichnet, die Dauer der Telefonate und wo die Telefonate geführt wurden. Die Vorratsdatenspeicherung ist eine Anlass- und Verdachtsunabhängige Speicherung. Also es ist egal, ob man etwas gemacht hat oder nicht. Die Vorratsdaten werden auf alle Fälle erfasst und im Zuge von Ermittlungen dann später hinzugezogen. Wer muss speichern? Und das ist jetzt eine Frage, die hat sich erst in den letzten Wochen geklärt. Speichern müssen Telekommunikationsanbieter für Festnetz und Mobilfunk. Das heißt, Mobilfunk trifft das alle österreichischen Anbieter. Bei Festnetz kann es sein, dass es ein paar kleine nicht trifft. Und bei Internetprovider wird es auf alle Fälle die Großen, oder trifft es auf alle Fälle die Großen, wie Telekom Austria, was sind die noch so? Ja, Telekom. Cello und Tele2, UPC. Kleine regionale Anbieter, zum Beispiel in irgendeinem Seitental vom Intel, ein kleiner regionaler Anbieter, muss nicht speichern, wenn er nicht die Umsatzgrenze von 270.000 Euro pro Jahr überschreitet. Dann ist er nicht speicherpflichtig und Mailprovider in Österreich müssen speichern und dort trifft es auf alle Fälle wieder die Großen. Kleine eventuelle Webhoster oder alleinige Mail-Provider, die nur E-Mail-Services anbieten und wie gesagt die 270.000 Euro Umsatzgrenze nicht überschreiten, sind auch nicht speicherpflichtig. Was wird konkret gespeichert? Bei Telefonanrufen werden die Stammdaten aufgezeichnet, das ist einmal auf alle Fälle klar, buchhaltungstechnische Gründe. Ist das eh immer schon gemacht worden? Wohnort, Adresse, also Adresse, Postleitzahl, Wohnort, Name, Geburtsdatum, Rufnummer von Anrufern und Anrufenden, die Dauer des Telefonates, die Rufnummer von SMS-Sender und Empfänger, Uhrzeit und Dauer, die Standorterkennung, das heißt, in welchen Sendemasten bin ich im Moment eingeloggt. Erfolglose Anrufversuche werden genauso aufgezeichnet wie Umleitung zur Mailbox oder Umleitung zu anderen Nummern. Und bei der Aktivierung der Wertkarte wird der aktuelle Standort aufgezeichnet. SMS-Inhalte, da hat sich in den letzten Tagen was ergeben, ist noch nicht klar, ob die jetzt gespeichert werden oder nicht. Für die Vorratsdatenspeicherung hinzugezogen werden sie auf keinen Fall, weil gesetzlich keine Grundlage besteht. Aber man munkelt und es ist in den letzten Tagen ein bisschen rausgekommen, dass die Provider SMS speichern. Und das rein nur aus technischen Gründen, weil SMS ist ein Store-and-Forward-Service. Das heißt, SMS geht an eine Stelle und wird dann weitergeleitet. Der SMS geht nie direkt an den Empfänger, sondern über eine Stelle und dann an den Dritten. Und da ist es technisch eben notwendig, dass SMS gespeichert werden. Wie lang oder ob sie nach dem Senden dann gelöscht werden, ist nicht klar. Da laufen im Moment Anfragen. Was ich da auf der Liste noch nicht draufstehen habe, sind die IMEI und die IMSI. Die IMEI ist die Kennung des Gerätes. Jedes Handy, jeder USB-Stick hat eine eindeutige Nummerierung. Diese wird mitgespeichert und auch die IMSI. Also das ist die Nummer der SIM-Karte zusammen mit der IMEI und dem Provider. Bei E-Mails werden gespeichert Stammdaten, dann von Interesse, wenn man eben einen kostenpflichtigen Mail-Service hat. Bei einem großen Anbieter, bei den kleinen, wie gesagt, wird es wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Die E-Mail-Adresse von Sender und Empfänger werden gespeichert. Die IP-Adresse des letzten übertragenen Mail-Servers, also wenn es über eine Kaskade von mehreren Servern gegangen ist, wird die letzte IP gespeichert, sowie Datum und Uhrzeit. Falsch ist, und das ist lang eben in der Öffentlichkeit gewesen, dass der Betreff gespeichert wird. Der wird auf keinen Fall mitgespeichert. Und auch der Inhalt der Nachricht wird nicht mitgespeichert. Bei Internetverbindungen, also jetzt ganz normal ein Anschluss zu Hause oder mobiles Breitband, wird der Standort mitgespeichert. Entweder eine Geo-IP-Adresse, also wenn man eine fixe Adresse hat zum Beispiel, dann ist in den Unterlagen der Telekommunikationsanbieter verzeichnet, wo ist die Person. Die Cell-ID, also der Standort des Sendemastens, in dem man eingeloggt ist, wird womöglich gespeichert. Das ist ein strittiger Punkt. Die Gesetzesvorlage spricht davon, dass nur bei Kommunikation die Cell-ID mitgespeichert wird. Und viele sprechen, Kommunikation ist nur SMS und Telefonie. Für mich und auch für einige andere ist aber Internet genauso Kommunikation, weil drüber läuft Mailverkehr, Chat und so weiter und so fort. Also wir gehen davon aus, dass auch bei ganz normalen Einloggen ins Internet die Cell-ID mitgespeichert wird. Fix wissen wir es noch nicht. Es laufen Anfragen bei den ganzen österreichischen Anbietern, bei den großen Mobilfunkern. Die Antworten kommen leider nur sehr langsam und spärlich rein, aber da wird es in den nächsten Wochen dann Gewissheit geben, ob auch bei mobilem Internet, bei einer normalen Internetverbindung der Sendemasten mitgespeichert wird. Datum und Uhrzeit der Verbindung werden mitgespeichert, also wenn man ein ganz normales Internet hat, da ist man, ich glaube, nach 8 Stunden wird man getrennt, oder war das bisher so? Also Datum, wann hat man das Internet aktiviert, die Uhrzeit und die Dauer der Verbindung. Was noch eben mitgespeichert wird, ist die öffentliche IP-Adresse, also mit der man sich gerade im Netz bewegt. Wie lang es gespeichert wird, ist vorgeschrieben, es wird für 6 Monate gespeichert. Die Provider haben dann 1 Monat Zeit, die Daten zu löschen. Also im Endeffekt liegen die Daten 7 Monate beim Provider. Also im Falle eines Hackerangriffs oder ein Man-in-the-Middle-Attacke, jemand will die Daten abgreifen. Ist natürlich 7 Monate an Daten natürlich noch ein bisschen besser als 6 Monate. Also könnte gefährlich werden, wenn sie sich lang genug Zeit lassen. Wer darf darauf zugreifen? Ermittlungsbehörden dürfen mit einer richterlichen Bewilligung darauf zugreifen. Nur im Fall von einer schweren Straftat. Schwere Straftat wird definiert in der Gesetzesvorlage, gilt für Straftat mit einem Strafmaß von über 1 Jahr. Ist jetzt, klingt viel, ist es aber eigentlich nicht, sagen wir so. Strafmaß von über 1 Jahr, wenn man denkt, dass man mit einer Körperverletzung, zum Beispiel wenn jemand einen Autounfall verschuldet und man wird wegen Körperverletzung angezeigt, dass man da wegen Körperverletzung schon ein mögliches Strafausmaß von 1 Jahr haben kann, muss man sagen, dass das schon sehr locker gefasst ist. Also da fallen dann schon möglicherweise mehrere Straftaten rein. Es haben sich auch dann schon beim Ausarbeiten des Gesetzes und beziehungsweise nachdem es abgesegnet worden ist und also schon im Vorhinein, als es ausgearbeitet worden ist, haben sich Vertreter aus der Wirtschaft natürlich gemeldet, weil Urheberrechtsverletzungen und die dahingehende Aufklärung wäre ja auch einfacher, wenn man das über die Vorratsdatenspeicherung machen kann. Und noch ist es nicht der Fall. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Strafen sind im Fall einer Urheberrechtsverletzung. Kann ja sein, dass man das nächstes Jahr aufdruckt auf 2 Jahre und dann kann man natürlich auch über die Vorratsdatenspeicherung eventuell Vergehen in Sachen Urheberrechtsverletzungen mithilfe der Vorratsdatenspeicherung aufklären. Wie erfolgt die Abfrage? Und das ist ein ganz interessantes und vor allem ein bisschen ein trauriges Thema. Die Behörde hat jetzt einen Anlassfall. Es gibt einen Verdacht, man will die Daten eines mutmaßlichen Verbrechers anfordern. Man hat jetzt zum Beispiel die IP-Adresse. Jetzt will man natürlich dem Telekommunikationsdiensteanbieter, so ist es im Gesetz geschrieben, ein feines Wort, will man dem natürlich sagen, wir wollen die Daten. Das läuft über eine Durchlaufstelle, verschlüsselt. Die Durchlaufstelle kriegt nicht mit, was abgefragt wird. Die Durchlaufstelle registriert nur, Behörde A fragt von ISP T Daten an. Welche Daten? Das weiß die Durchlaufstelle nicht. Der Datenverkehr Richtung ISP ist verschlüsselt. Der ISP sucht dann die ganzen Daten raus, verschlüsselt es wiederum und schickt es zurück an die Behörde. Die Durchlaufstelle registriert, ja, ISP T hat die Daten an die Behörde A wieder zurückgeschickt. Und damit ist die Sache erledigt. Die Durchlaufstelle ist insofern eingeführt worden, damit man ein Kontrollorgan hat. Ich werde später darauf zurückkommen, dass es in Polen etwas daneben gegangen ist mit den Abfragen. Die Durchlaufstelle soll registrieren, welche Behörden von wem welche Daten abfragen. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich bei Gefahrenverzug. Bei Gefahrenverzug kann die Behörde direkt beim ISP anfragen. Das wäre jetzt nicht das große Problem, kann sein, dass es zeitlich natürlich dringend notwendig ist, die Daten anzufordern. Nur, auch im Nachhinein erfährt die Durchlaufstelle nichts von dieser Anfrage. Also auch im Nachhinein wird diese Abfrage nicht registriert und geht dann an der Durchlaufstelle vorbei. Wie gesagt, die Anfragen sind durchaus durchgehend verschlüsselt. Die jeweiligen Gegenstellen haben den Schlüssel und die Durchlaufstelle protokolliert. Und die Durchlaufstelle, das ist eine ganz interessante Sache, denn 2 Tage vor Einführung der Vorratsdatenspeicherung hat es die noch nicht gegeben. Da ist erst der Entwurf fertig gewesen, wie man mit der Durchlaufstelle zukünftig arbeiten könnte. Und ich habe jetzt letzte Woche noch einmal ein bisschen recherchiert und auch bisher ist die Durchlaufstelle noch nicht da. Also die Daten wandern ungehindert zwischen Behörde und ISP und wieder zurück. Natürlich verschlüsselt, aber es gibt keine Durchlaufstelle, die das registriert. Genau. Der zweite Punkt ist, prinzipiell muss der Betroffene informiert werden, dass seine Vorratsdaten abgefragt worden sind. Das heißt, wenn ich mutmaßlich irgendetwas beschuldigt werde, dann die Behörde bei meinem Telefonprovider meine Daten abfragt, muss mich mein Provider informieren, deine Daten sind abgefragt worden. Es gibt aber im Formular der Behörde ein Opt-out. Also sie haben ein Kästchen, da können sie ankreuzeln. Nein, der Betroffene darf nicht informiert werden. Weil, und da wird die Argumentation ein bisschen haarsträubend, weil das die Person gefährden könnte. Man argumentiert dahingehend, wenn jemand entführt wird und man von der entführten Person die Vorratsdaten abfragt, um zum Beispiel den Standort rauszubekommen, dass diese Person in Gefahr ist, wenn sie eine SMS vom Provider bekommt, wo drin steht, deine Daten sind abgefragt worden. Die Fülle der Entführungsfälle in Österreich wird da wahrscheinlich das Hauptargument sein. Es passiert ja laufend, dass jemand entführt wird. Die Argumentation ist ein bisschen problematisch. Und problematisch ist vor allem dahingehend, dass nicht definiert ist, was ist eigentlich ein angemessener Fall, um dem Provider zu untersagen, dass der Betroffene nicht informiert werden muss. Es ist nicht festgelegt. Es gibt nur das Feld, darf nicht informiert werden, aber wann das konkret einspielen darf, das ist nicht festgelegt. Und wie gesagt, die Durchlaufstelle am Donnerstag vor Einführung der Vorratsdatenspeicherung, also 2 Tage vor den Fairway Privacy Demos, hat es die Durchlaufstelle noch nicht gegeben. Da ist ein Entwurf festgelegt worden. Es hat mehrere Drafts gegeben, die über ein Jahr ausgearbeitet worden sind. 2 Tage davor war aber, wie gesagt, nur der Entwurf da. Die Durchlaufstelle selbst hat es noch nicht gegeben. Wo ist jetzt das konkrete Problem? Die Fülle von Daten lässt ziemlich guten Rückschluss auf Bewegungsprofil zu und in Verknüpfung mit zum Beispiel Daten von Familie, Bekannten, die man regelmäßig anruft, möglicherweise auch einen Rückschluss aufs Persönlichkeitsprofil. Ich bringe das jetzt an einem konkreten Beispiel. Jemand, sagen wir zum Beispiel, wohnt in Jenbach, arbeitet in Innsbruck, steht um 6:30 auf. Viele Leute, ich schalte als erstes in der Früh das Handy ein. Was passiert? Beim Einschalten wird sofort einmal eine Internetverbindung aufgebaut. Moderne Smartphones wollen Kalender synchronisieren, den RSS-Reader updaten. Das Erste, was passiert, ist eine Internetverbindung. Dadurch wird einmal gespeichert, wann ist der online gegangen und wo befindet er sich. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Cell-ID eben in diesem Fall auch mitgeloggt wird. Die Person geht dann um 7:30 aus dem Haus, radelt ein paar Minuten zum Bahnhof und steigt dann in den Zug ein. In dieser Zeit kann es sein, dass sich schon ein Wechsel beim Handymasten ergeben hat. Das heißt, die Person ist jetzt im Handymasten 2 eingeloggt. Dieser wird mit aufgezeichnet. Die Person steigt in den Zug, fährt nach Innsbruck. Durchgehend gibt es von Jenbach auf wahrscheinlich einige Handymasten. Ein Handymasten deckt nur ein gewisses Gebiet ab. Durchgehend loggt sich diese Person in den jeweiligen Handymasten ein. Jede einzelne Datenverbindung, die in der Zwischenzeit aufgebaut wird, loggt dann eben auch den Handymasten mit ein. Und so hat man dann schon ein schönes Bewegungsprofil. Wann steht die Person auf? Wann geht die Person aus dem Haus? Und wohin fährt die Person am Vormittag? In der Firma angekommen, wird sich bei der Cell-ID im Laufe des Tages nicht mehr viel ändern. Vielleicht Mittagessen einmal in einem Restaurant, dann ändert sich vielleicht einmal zwischenzeitlich kurz etwas. Und dann, sagen wir 18 Uhr, fährt die Person wieder nach Hause. Und dann mal das gleiche Spiel, nur in der andere Richtung. Cell-ID Richtung Jenbach und dann zum Schluss, wenn die Person schlafen geht, Handy aus, keine Verbindung mehr, fertig. Und da hat man dann eben schon ein Bewegungsprofil und vielleicht schon einen klitzekleinen Ansatz von einem Persönlichkeitsprofil. Die Person hat dort arbeiten und hat abends jetzt keine großartige Ambition, noch irgendwo hinzugehen. Und so kann man das alles schon ein bisschen einschränken. Dazu kommen dann im Laufe des Tages natürlich Anrufe, SMS mit einem Freund oder mit der Freundin, Telefonate mit der Familie, das wird alles mitgeloggt. Und da hat man dann schon den engeren Bekanntschaftskreis, der in einer möglichen Abfrage dann auch mit abgefragt wird. Und so kommen dann, und das ist dann der zweite Punkt, riesen Datenmengen zusammen. Und diese Datenmengen liegen alle verteilt bei den österreichischen ISPs, Mail-Providern, Mobilfunkern. Und ich habe es nur mal grob überschlagen, in Österreich gibt es mehr Handys als Einwohner. Jeder hat einmal, also nicht jeder, aber ein Großteil hat einmal zumindest einen Internetanschluss. Viele haben noch mobiles Breitband dazu. Da kommen, wenn man jetzt von, sagen wir, 5 Datensätzen, und 5 Datensätze am Tag ist, ja, 4 SMS und der Anruf. Wenn man jetzt von 5 Datensätzen ausgeht und das auf mehrere Millionen Geräte und Anschlüsse rückrechnet, über einen Zeitraum von 6 Monaten, riesen Datenberge zusammen. Diese liegen bei den ISPs. Es ist in der Richtlinie vorgesehen, dass diese Daten verschlüsselt werden müssen, sicher verwahrt werden müssen und vom Missbrauch geschützt werden müssen. Wie das zu erfolgen hat, ist nicht festgelegt. Und dadurch ergibt sich natürlich ein großes Missbrauchspotenzial. Also besonders bei kleineren Anbietern, die jetzt zum Beispiel knapp über die Umsatzgrenze hinaus sind und die Vorratsdaten erheben müssen. Keine Ahnung, kleinere 3-4 Mann-Betriebe. Wenn da jemand eventuell, will jetzt kann das unterstellen, mit ein paar Geldscheinen fuchtelt, dann könnte es natürlich schon sein, dass der Daten rausgibt. Und das ohne irgendeine Kontrolle von oben. Aber auch staatliche Institutionen können die Daten natürlich missbrauchen. In Polen hat es in einem Jahr über 1 Million Abfragen gegeben. Jetzt habe ich nicht genau im Kopf, Polen hat, glaube ich, 60 Millionen Einwohner. Ist das natürlich eine ganze Menge. Also jeder 60. Pole wäre dann, wenn man die Zahlen abstrahiert, schwerer Straftäter. Es wurden gezielt Vorratsdaten von Journalisten und Oppositionspolitikern abgefragt. In Österreich ist es so, dass der Österreichische Journalistenclub auf diese Meldung hin den Journalisten empfohlen hat, sich ausländische SIM-Karten zu besorgen, weil man ihnen auch nicht garantieren kann, dass die österreichische Regierung oder nicht die österreichische Regierung, aber gewisse Behörden nicht auch diese Daten anfordern können, obwohl ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Journalisten keine Schwerverbrecher sind, obwohl eben kein Anlassfall besteht. Und in Polen ist das Problem, es gibt keine Durchlaufstelle. Die 1 Million Abfragen ist eine erhobene Zahl. Man hat bei diversen Behörden nachgefragt, man hat bei den IPs nachgefragt und daraus diese Zahl bekommen. Man geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher ist. Der dritte Punkt, es ist teuer. Die Vorratsdatenspeicherung kostet viel Geld. Die Provider sind gezwungen, ihre Infrastruktur so zu erweitern, dass die Daten auf dem Server gespeichert werden. Sie müssen ihre Infrastruktur dahingehend ändern, dass die Daten gesichert werden. Sie müssen Schnittstellen programmieren, zum Beispiel zwischen ihren Abrechnungsprogrammen, Kundenkarteien und so weiter. Und das kostet viel Geld. Man munkelt, dass es für kleine Anbieter zwischen 5.000 und 15.000 Euro kostet, überhaupt nochmal die Infrastruktur zu schaffen, um die Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Die Großen haben natürlich kein Problem damit, für die ist das aus der Portokasse gezahlt. Die Großen sind aber die ersten gewesen, die Servicepauschalen in Österreich eingeführt haben, nicht dahingehend argumentiert, dass es die Vorratsdatenspeicherung ist, die Mehrkosten verursacht. Aber es ist jetzt kein Zufall, dass ein paar Wochen nach dem Beschluss die Servicepauschalen erhöht worden sind. Und das ist das Problem. Im Endeffekt zahlen wir dafür. Wir zahlen zweimal dafür. Wir zahlen über unsere Steuern. Denn 80% der Kosten der Vorratsdatenspeicherung übernimmt der Staat. Und wir zahlen mit unseren Gebühren, mit den Internetgebühren, mit den Mobilfunkgebühren und so weiter. Und der fünfte Punkt, genau, der vierte Punkt, machen wir den zuerst. Die Vorratsdatenspeicherung kann man umgehen, auf das wir dann am Schluss hinkommen. Das organisierte Verbrechen ist nicht deswegen organisiert, weil wir alle auf der Nudelsuppe hergeschwommen sind, sondern die sind nicht blöd. Und das ist kein Problem, die Vorratsdatenspeicherung zu umgehen. Die haben natürlich das Know-how. Und dahingehend ist es das Problem, dass die Vorratsdatenspeicherung eben genau jene ausklammert, mit denen man eigentlich Verbrechen nachweisen will mit der Vorratsdatenspeicherung. Denn, wir werden es dann später sehen, es ist jetzt zwar mit Aufwand verbunden, aber man kann sie umgehen. Und das erklärt natürlich den letzten Punkt, nämlich, dass die Aufklärung nicht gestiegen ist. Also die Aufklärungsquote ist statistisch nicht erfassbar. Erstens einmal deshalb, weil in diversen EU-Staaten eigentlich gar nicht erhoben wird, wie viele Abfragen das es wirklich gibt und wie viele Verbrechen durch die Abfrage aufgeklärt worden sind. Und Beispiele aus Deutschland haben auch gezeigt, im Laufe der kurzen Einführung der Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland aktiv war, ist die Rate an aufgeklärten Verbrechen nicht angestiegen. Weiteres Problem ist das Berufsgeheimnis. Auch Ärzte, Notare, Anwälte, Seelsorger sind von der Vorratsdatenspeicherung nicht ausgenommen. Auch da wird protokolliert, wer hat angerufen. Oder sagen wir so, wenn ich jetzt den Hausarzt anrufe, zeichnet mein Provider natürlich auf, dass ich den angerufen habe. Und dadurch ist eben das Verhältnis Patient-Klient, Anwalt, Patient, Arzt gestört, wenn es einem bewusst ist, dass die Daten aufgezeichnet werden. Das ist natürlich das Traurige an der Sache. In Österreich ist es vielen Bürgern einfach nicht bewusst, dass ihre Daten in diesem Maße aufgezeichnet werden. Selbsthilfegruppen, Hotlines, so Kummernummer, Aidshilfe, Schwangerschaftshilfe, auch da werden alle Daten aufgezeichnet. Und da haben wir das nächste Problem. Man muss nicht wissen, was im Telefonat gesprochen wird, was im SMS geschrieben wird oder in E-Mail. Man braucht den Inhalt gar nicht wissen. Allein schon ein Anruf bei einer Kummernummer oder bei der Aidshilfe lässt den Behörden natürlich Rückschlüsse zu. Da könnte irgendwas gewesen sein. Und das ist das große Problem. Selbst dann können Behörden Rückschlüsse ziehen, um was es eventuell geht. Und die Überwachung von Journalisten, die ich vorhin schon angesprochen habe, in Polen. Der Österreichische Journalistenclub hat in einer Aussendung Ende März, den österreichischen Journalisten empfohlen, SIM-Karten im Ausland zu kaufen. Denn es läuft zwar Roaming über das österreichische Netz, aber die Vorratsdaten werden in dem Fall nicht erfasst. Und die haben eben gesagt, nehmt SIM-Karten aus Deutschland, da gibt es die Vorratsdatenspeicherung im Moment nicht, noch nicht. Was natürlich zukünftig ein Problem werden könnte, weil Roaming ist nicht günstig. Journalisten in Österreich verdienen jetzt nicht unbedingt so, dass sie sich ein Luxusleben leisten können. Und darum müsste man sich dann überlegen, was könnte das zukünftig bedeuten? Können sich dann Journalisten eventuell investigativen Journalismus noch leisten? Können Journalisten kritische Arbeit, kritische Berichterstattung über Behörden, Politiker überhaupt noch leisten? Weil sie können sich einfach nicht mehr leisten, anonym zu bleiben. Gesellschaftspolitisch ist das jetzt, zurück, gesellschaftspolitisch ist das jetzt so, die Überwachung wird zum Alltag. Wir werden ganz langsam dahingehend getrimmt, dass wir überwacht werden. Über die letzten Jahre sind die Sicherheitspolizeigesetze in Österreich verschärft worden, europaweit sind die Sicherheitspolizeigesetze verschärft worden. Ganz langsam wird uns unsere Privatsphäre weggenommen. Bedeuten könnte das eventuell zukünftig die Abkehr von digitaler Kommunikation? Zumindest auf solchen Ebenen, Berufsgeheimnis zum Beispiel und Verhältnis Klient-Patient. Bekannter hat mir erzählt, seine Frau ist Psychotherapeutin und ihre Klienten haben gesagt, sie kommen nur noch persönlich vorbei, um einen Termin zu vereinbaren. Sie rufen nicht mehr an und sie schreiben kein Mail. Sie kommen nur noch persönlich, um einen Termin zu vereinbaren. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, dann werden sie eventuell ganz das Verhältnis zu ihr einstellen. Und die Einschränkung der Pressefreiheit habe ich eben vorhin schon genannt. Also wenn sich die Journalisten nicht mehr leisten können, für ihre Informanten anonym verfügbar zu sein, beziehungsweise wenn die Informanten der Journalisten nicht mehr anonym bleiben können, weil alles aufgezeichnet wird, dann wird es in Österreich und wahrscheinlich dann im weiteren Fall dann in ganz Europa auch in Sachen Journalismus ein großes Problem werden, vor allem beim kritischen und investigativen Journalismus. Die informationelle Selbstbestimmung ist so eine Sache. Die informationelle Selbstbestimmung besagt, ich sage, welche Daten ich von mir preisgebe. Ich bin auch in der Position zu sagen, ab jetzt gebe ich diese Daten nicht mehr von mir preis. Das ist jetzt bei Anbietern wie Facebook, Google und Twitter so. Wenn man einfach keine Daten mehr preisgeben will, lasst man es einfach. Löscht den Account. Dass die Daten noch da sind, dagegen kann man nichts machen, aber es werden zukünftig einfach keine weiteren Daten mehr erfasst. Staatlich, in Sachen Vorratsdatenspeicherung, kann man nicht einfach sagen, ich mache da nicht mehr mit. Sie ist unfreiwillig, ohne konkreten Verdacht und ohne Opt-out. Also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, nein, meine Daten werden nicht mehr erfasst. Und da greift die informationelle Selbstbestimmung nicht mehr. Bei Google, Facebook und Co., wie gesagt, ist es möglich zu sagen, nein, ich will jetzt keine Daten von mir erfasst haben wollen. Ist aber auch nicht ganz so einfach, weil auch ohne Google-Account oder ohne Facebook-Account wird man trotzdem auf jeder Seite mitgetrackt. Nicht auf jeder Seite, aber auf jeder Seite, wo zum Beispiel ein Like-Button drinnen ist. Oder auf einer Seite, wo ein Google Analytics drinnen ist, also wo die Website-Betreiber die Besucherstatistiken der Website erfassen. Aber dafür gibt es Lösungen, zum Beispiel Google Analytics, Opt-out oder NoScript. Also dann ist man wirklich aber im großen Maße eigentlich befreit davon, dass Daten erfasst werden. Was da noch hinzukommt, ist, die Daten liegen bei den jeweiligen Unternehmen. Die Daten liegen nicht greifbar für eine Institution in einem Pool, sondern sie sind verteilt auf Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google, Twitter und so weiter und so fort. Bei der Vorratsdatenspeicherung liegen die Daten zwar auch nicht an einem zentralen Punkt, aber die Behörden können bei jedem einzelnen Punkt nachfragen. Es ist dahin zwar ein Datenpool, der zwar verteilt ist, aber ein großer Pool, von dem man sich die Daten holt. Und das ist auch der Punkt, die Daten werden nicht verknüpft. Facebook wird nicht Amazon alle Benutzerdaten geben und alle Daten, die Facebook erfasst hat. Genauso wenig wird Google mit Facebook zum Beispiel kooperieren und Daten zusammen in einen Pool reinwerfen. Ich habe noch einen Punkt und dann würde ich einfach sagen, wir machen noch mal eine kurze Pause, weil wir müssen was trinken gehen. Dystopie versus Realität. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich vergleiche Romanvorlagen mit den Überwachungsmaßnahmen, die im Laufe der Zeit über uns hereingebrochen sind. Aber ich glaube, das ist ein Thema, über das könnte man wahrscheinlich noch mal separat den ganzen Abend reden. Es ist aber so, dass manche dystopischen Romanvorlagen gar nicht so falsch gelegen sind mit ihren Überwachungsfantasien, mit der tatsächlichen Realität, wie sie jetzt vorherrscht. Die Überwachung in vielen Staaten ist schon sehr ausgeprägt. Man schaut sich CCTV in London an, also an jeder Straßenecke steht eine Überwachungskamera und filmt alles. Seitens der Bevölkerung wird es dann im Laufe der Zeit einfach akzeptiert. Man lebt einfach damit. Und besonders dann ist es, wenn die Bevölkerung einmal akzeptiert hat, dass sie in einem gewissen Maße überwacht wird, ist es für sie auch kein Problem mehr, wenn nach der Reihe immer wieder kleinere Verschärfungen nachkommen. Großbritannien übrigens, eben mit London schon Richtung Kontrollstaat unterwegs, Großbritannien hat eine verschärfte Vorratsdatenspeicherung angekündigt. Genauso wie heute geleakt worden ist von Netzpolitik.org in Deutschland. Großbritannien hat eine verschärfte Vorratsdatenspeicherung geplant und zwar verschärft dahingehend, dass alles aufgezeichnet wird. Momentan wird nicht erfasst, auf welchen Seiten man sich befindet oder der Inhalt wird nicht mitgespeichert. Geplant ist es in Großbritannien eben das auch mit in die Kataloge aufzunehmen. Also wo surft die einzelne Person? Welche Inhalte verschickt sie? Besonders dann bei unverschlüsselten Inhalten kein Problem, diese dann mitzulesen. Und auch in Deutschland ist eben, wie gesagt, heute geleakt worden. Deutschland plant sowas in die Richtung. Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist einmal auf Eis gelegt wegen einem Verfassungsentscheid. Jetzt will man sie wieder reaktivieren und dann eben auch in einer verschärften Form. Auch dort will man dann einzelne Seiten mittracken, wo bewegt er sich die Person. Und ja. Die Argumentation der Befürworter, und auf das kommen wir dann noch der Pause zurück, die spricht die Bürger natürlich an. Also die Befürworter sagen, also jeder, der hinter der Vorratsdatenspeicherung steht, sagt natürlich, wir wollen die Bürger vom Terrorismus schützen, wir wollen die Bürger vom organisierten Verbrechen schützen. Das kommt natürlich gut an bei den Bürgern. Dahingehend ist auch der Widerstand relativ gering. Österreich ist überraschend aktiv im Widerstand. In anderen Ländern ist das leider nicht so. Ob das in Österreich was bringt, dass sich so viele Leute jetzt die Bürgerinitiative zum Beispiel unterschreiben oder die Verfassungsklage unterschreiben. Ob das schlussendlich was bringt, das können wir dann im zweiten Teil besprechen. Ich bin ja vorhin auf die Argumentation für die Vorratsdatenspeicherung eingegangen. Werde es ein bisschen konkretisieren. Also seit den Anschlägen von 11. September, seit den Anschlägen von Madrid und London sind die Sicherheitspolizeigesetze in Österreich europaweit immer wieder verschärft worden. Das größte Argument für die Vorratsdatenspeicherung war immer schon eben darin aufbauend die Terrorismusbekämpfung. Vor allem die Terrorismusbekämpfung seitens islamistischer Fundamentalisten. In Österreich war es ein großes Thema, aber man ist natürlich auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, ja, wir führen das natürlich auch ein. gezwungenermaßen natürlich die EU hätte sonst Strafzahlungen verhängt. Das organisierte Verbrechen ist auch ein Argument. Mafia, ominöse Strukturen, Bestechungen, damit hat es unsere Politiker ja auch, sollen damit aufgeklärt werden. Im Falle unserer Nationalratsabgeordneten natürlich irrelevant, die haben ja Immunität. Kinderpornografie ist eins der großen Kapitel. Thank you. Der Kampf gegen die Kinderpornografie ist auch ein sehr großes Kapitel und vor allem ist es ein emotionales Kapitel. Man kann jetzt nicht sagen, also das Argument Kinderpornografie, sagen wir so, Argument Kinderpornografie kommt immer dann, wenn sich die Befürworter in die Ecke gedrängt fühlen. Dann kommen sie mit dem Argument, ja, wir müssen ja die Kinder schützen. Denkt denn niemand an die Kinder? Da hat man als Gegner der Vorratsdatenspeicherung dann eigentlich keine Handhabe mehr, weil zu sagen, Kinderpornografie kann man ja nicht gutheißen. Also dann wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Fakt ist aber eigentlich, es wird Kinderpornografie nicht bekämpfen. Genauso wenig wie Netzsperren, wie es in Deutschland die letzten Jahre diskutiert worden ist, Kinderpornografie nicht bekämpfen kann. Und da wurde ja in Deutschland 2010 die Initiative Löschen statt Sperren ins Leben gerufen. Und da hat man erfahren, dass wenn man Serveranbieter weltweit, egal in welchem Land das sie sitzen, ob es in irgendeinem dritten Weltland ist, ein kleiner Serveranbieter oder in den USA, wenn man diese Serveranbieter anschreibt und sagt, auf euren Servern wird Kinderpornografie gehostet, verteilt, verkauft und damit gehandelt, in 95% der Fälle ist das Material schlagartig entfernt worden. Und diese Anbieter kooperieren dann auch sofort mit den Behörden, geben Stammdaten, geben Kundendaten der Betreiber raus, Kreditkartenzahlungen, mit welcher Kreditkarte ist das gezahlt worden. Genau das führt ans Ziel. Normale Recherche, direktes Sprechen mit den Telekommunikations-, mit den Serveranbietern, das hilft im Kampf gegen die Kinderpornografie. Die Vorratsdatenspeicherung könnte möglicherweise einen Betreiber überführen. Aber es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, nur um ein, zwei Betreiber in Österreich zu überführen, gleich den ganzen Staat generell zu überwachen, ist halt verhältnismäßig problematisch zu argumentieren. Und natürlich die Urheberrechtsverletzungen, das habe ich in Klammer gesetzt, weil offiziell ist das nie angesprochen worden. Urheberrechtsverletzungen, die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, es ist offiziell nie angesprochen worden, aber man kann davon ausgehen, dass es da Unternehmen, Rechteverwerter gibt, die durchaus Interesse daran hätten, da an diesem Datenkuchen mitzuknabbern, die durchaus Interesse daran hätten, dass Urheberrechtsverletzungen schwerer geahndet werden, zum Beispiel mit Strafen über einem Jahr, was dann natürlich eine Strafverfolgung mithilfe der Vorratsdatenspeicherung ermöglichen würde. Und zu den Urheberrechtsverletzungen bereits 2010, also wo es in Österreich dann quasi mal abgesegnet worden ist, wo der erste Entwurf fertig worden ist, haben die ersten Unternehmen bzw. Rechteverwerter in Aussendungen die Vorratsdatenspeicherung begrüßt und hinter vorgehaltener Hand quasi schon Interesse bekundet. Die Vorratsdatenspeicherung umgehen. Ja, das ist jetzt ein größerer Punkt. Was kann man erstmal machen? Also jetzt ohne die technischen Maßnahmen drauf einzugehen, jetzt vordergründig mal, was kann man jetzt machen? Man könnte die Mobilfunker die normalen Telefonieanbieter, die Internetanbieter, die Mailprovider trollen. Man könnte ja mal richtig nur in Massen Anfragen rausschicken, welche Daten werden über mich gespeichert. Ist im Rahmen des Datenschutzgesetzes in Österreich ja kein Problem. Auskunftsbegehren kann jeder Österreicher einmal im Jahr stellen. Das ist kostenlos. Die einzige Briefmarke, das Kuvert und das Briefpapier hat man zu zahlen und bekommt dann die Daten. Ich sehe das ein bisschen problematisch, weil die ISPs, die ganzen Provider, die können am wenigsten dafür. Die sind der Vorratsdatenspeicherung ausgeliefert. Die wollen sie eigentlich nicht, wie die ISPA auf dem ISPA-Forum jedes Mal bekannt gegeben hat. Also die ISPA, der Verein der österreichischen Internet Service Provider, sagt ihnen, wer die schönste Vorratsdatenspeicherung, wer keine Vorratsdatenspeicherung. Für sie ist das natürlich das größte Problem. Und da sehe ich das natürlich ein bisschen problematisch, jetzt in Massen Auskunftsbegehren rauszuschicken. Die Großen werden das wahrscheinlich eher automatisiert abarbeiten. Wie das bei den ganzen Kleinen ist, die werden jetzt keine großartige Infrastruktur schon, aber keine großartige personelle Kraft dahinter haben, die dann diese Anfragen bewältigen könnte. Also man kann es machen. Ich will jetzt aber nicht öffentlich dazu aufrufen, dass es jeder machen soll. Das ist eine schwierige Sache. Im Moment laufen auch ganz normale Anfragen an die ganzen Provider. Also nur reine Anfragen, einmalig, welche Daten speichert sie über uns eigentlich? Und das macht der Peppi Tarowski aus Wien, bei Twitter unter McLemmon bekannt. Der hat quasi das der Crowd gegeben, also Crowdsourcing, und hat jetzt quasi seine Freunde bei Twitter, seine Follower bei Twitter aufgerufen, ja, jetzt fragen wir mal alle zusammen nach, welche Daten werden erfasst, und das tragen wir aus einer großen Liste ein. Die Liste ist öffentlich einsehbar. Ich habe es dann eh verlinkt zum Schluss. Das Problem ist, es wird lange dauern, bis die Liste vollständig wird. Also die Provider lassen sich leider sehr viel Zeit mit ihren Auskünften, und meistens ist das Support-Personal einfach nicht geschult, diese Auskunft auch zu erteilen. Was man noch machen kann, ist die Teilnahme an der Verfassungsklage. Gibt es kein Risiko. Aktueller Stand, knapp 6.000 Österreicherinnen und Österreicher machen mit. Habe ich dann am Ende auch nochmal verlinkt. Kommen wir jetzt zu den technischen Sachen. Also was kann man jetzt machen? Für Internet, Telefonate und SMS, E-Mail, Tor. Tor ist ein Dienst, ein offener Dienst, der, wenn man sich das Tool installiert, beziehungsweise wenn man sich es entsprechend am Computer einrichtet, deine Verbindung über mehrere Knoten drüber leitet. Und dann irgendwann am 10. Knoten kommt die Verbindung ins Internet. Was passiert? Am Ende hat man nicht mehr die IP-Adresse, die man eigentlich hat. Es wird einfach die Verbindung über mehrere Computer drüber geleitet. Es verhindert jetzt nicht unbedingt die Erfassung auf meiner Seite in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Also meine öffentliche IP wird beim Provider registriert, meine Cell-ID wird aufgezeichnet, aber die Gegenseite weiß nicht, welche IP-Adresse ich in Wirklichkeit habe. Das heißt, wenn man dann Späße treibt, eventuell rechtlich problematische Sachen erledigt, eben mit einer verschleierten IP, kann man nicht zurückverfolgt werden. Man hat dann zum Beispiel eine IP-Adresse aus Kasachstan. Die österreichischen Behörden werden sich schwer tun, da jetzt mich zurückzuverfolgen. Problem bei Tor. Tor ist ein freiwilliges Netz. Jeder kann mitmachen, jeder kann ein Knoten sein, jeder kann ein Endpunkt sein. Wie es für so kostenlose Sachen ist, hat es eben seine Nachteile. Es ist langsam. Tor ist nur so schnell wie der langsamste Knoten, der zwischen dir und dem Endpunkt ist. Das heißt, es kann schon sein, dass man da auf Geschwindigkeiten landet, wie man es aus der guten alten Modemzeit gewohnt ist. Oder nicht mehr gewohnt ist wahrscheinlich. Und der letzte Knoten bei Tor kann unverschlüsselten Verkehr mitlesen. Zwischendrin, was ich weiß, nicht. Aber die letzte Stelle kann den unverschlüsselten Verkehr mitlesen. Das heißt, das Wichtigste ist, verschlüsselte Seiten besuchen. Also immer darauf achten, HTTPS oder SFTP. Bei E-Mail ebenso auf verschlüsselte Verbindungen achten. Tor ist dafür halt kostenlos und relativ einfach zu verwenden. Also es gibt ein fertiges Programm. Tor-Browser lädt man sich runter, startet man, surft mit einem Firefox und kann sein Unwesen treiben. VPN, ja, ähnlich wie Tor kann man nicht sagen. Es ist die Verbindung nach außen wird getunnelt und kommt dann auch bei einer Gegenstelle raus. Fazit, man hat wieder eine andere IP-Adresse. VPN hat halt den Vorteil, es ist, wenn man sich einen guten Provider aussucht, und für VPN gibt es oft kostenpflichtige Provider, VPN ist dann schnell und es ist relativ sicher. VPN eignet sich dann, wenn man größeren Datenverkehr hat, also nicht nur, wenn man ein bisschen in einem Forum trollen will, sondern wenn man richtig Urheberrechtsverletzungen begehen will, gewollt oder ungewollt, eignet sich dann VPN. Wichtig ist aber, wenn man Tor und VPN verwendet, nicht Tor und VPN verwenden und dann das Webmail eines großen österreichischen Mail-Anbieters verwenden, sondern einen ausländischen Mail-Anbieter verwenden oder einen Mail-Anbieter verwenden, der nicht der Vorratsdatenspeicherung unterliegt. Es bringt halt nichts, wenn ich mit Tor mit einer kasachischen IP-Adresse unterwegs bin und dann mein Telekom AON.at Webmail aufruf. Mein persönliches, das sind eben meine Daten, da kommt der Empfänger, da werden eben Sender und Empfänger auch mitgespeichert. Also darauf achten, Anbieter zu verwenden, die nicht speichern müssen. Für Telekommunikation gibt es dann Voice-over-IP-Dienste. Ich habe jetzt einmal Skype genannt als Beispiel. Es sollte eigentlich jedem bekannt sein. Besonders in Verbindung mit Tor oder VPN sollte Skype relativ sichere Telefonate zulassen. Es wird nicht gelockt, wer angerufen wird. Also es wird von meinem Provider nicht gelockt, dass ich es verwende, weil er nicht weiß, dass ich es verwende. Und dasselbe gilt dann für SMS-Alternativen. Da habe ich WhatsApp aufgeschrieben, aber es gibt natürlich auch, man kann Chat-Protokolle verwenden, man kann XAMPP, Java, Google Talk. Es gibt sehr viele Alternativen, was eigentlich SMS ersetzen könnte, wo alles nicht gespeichert wird. Und auch in Verbindung mit Tor oder VPN, eine gute Sache, aber schon ohne Tor und ohne VPN kann man dann der konventionellen Speicherung entgehen. WhatsApp ist so, ist ein Anbieter aus den USA. Die SMS werden ganz normal über eine Datenverbindung geschickt. My Provider was jetzt nicht. Der sieht einfach eine Datenverbindung. Er darf hier nicht reinschauen, darf sie ja nicht lesen, offiziell. Und kann eben dann die WhatsApp-Nachricht nicht mitlesen. Bei SMS ist so, SMS ist keine Datenverbindung, SMS geht ganz normal über den Rufkanal raus. Die registriert der Anbieter WhatsApp oder alternative Apps oder Chat-Tools laufen über die Datenverbindung und das ist dann nicht erfassbar. Problem, also Problem, bei Tor, wie schon angesprochen, ist die Sicherheit. Man kann es nicht hundertprozentig garantieren, dass bei Tor an der Schlussstelle mit vielleicht jemand mitliest. Die Kosten, VPN ist halt meistens auch ein kostenpflichtiges Angebot. Und da muss man auch aufpassen, auch wenn man einen guten VPN-Anbieter findet und bei dem dann etwas für ein paar Monate bestellt, Hausnummer 20 Euro für 60 GB Datenverkehr, ist es halt ein Problem. Wirklich anonym ist man nur dann, wenn man zum Beispiel mit einer Prepaid-Karte aus der Trafik, ich glaube, sowas gibt es noch, zahlt. Wenn man jetzt zum Beispiel beim VPN-Anbieter mit Visa-Karte zahlt und irgendwie gibt es Rückschlüsse darauf, dass ich den VPN-Anbieter verwendet habe, und die Behörde fragt bei diesem VPN-Anbieter dann nach und dieser VPN-Anbieter weiß, dass ich mit Visa gezahlt habe, dann hat man mich natürlich. Also sollte man dann auch darauf achten, dass man möglichst anonym für diese Dienste auch zahlt. Und was dann noch dazu kommt, Daten können von den Unternehmen gespeichert werden. Das betrifft jetzt WhatsApp unter anderem. Die speichern natürlich die Nachrichten, weil es gibt da Zusatzfunktionen, dass man ein Archiv hat, dass man online auf seine Nachrichten zugreifen kann. Das heißt, die Nachrichten werden gespeichert. Die Nachrichten werden aber in den USA gespeichert und im Gegensatz zu Europa, wie sich heute mit dem Absegnen des Fluggastdatenabkommens wieder gezeigt hat, im Gegensatz zu Europa sind US-amerikanische Unternehmen spärlich mit dem Herausgeben von Daten an europäische Unternehmen. Umgekehrt ist weniger Problem. Praktische Maßnahmen. Und jetzt wird es ein bisschen paranoid. Praktische Maßnahmen. Man sollte, wenn man jetzt den Drang verspürt, der Vorratsdatenspeicherung komplett zu entgehen, oder so weit als möglich zu entgehen, sollte man SIM-Karten bzw. ein Starter-Set in einer Trafik kaufen. Es ist in Österreich noch möglich, wie ich mitbekommen habe. Man kriegt SIM-Karten beim Discounter oder in der Trafik, ohne dass man seine Post hinterlegen muss. Dasselbe gilt für Wertkarten, also auch möglichst anonym kaufen, wenn möglich bar zahlen, mit Kreditkarte oder Bankomat. Man kann nicht wissen, inwieweit dann die Daten verknüpft werden. Das gilt jetzt für Telefonie und auch fürs mobile Internet. Was mit reinspielt, regelmäßiges Wechseln der Geräte. Es werden nämlich die E-Mail und die IMSI mitgespeichert bei den Abfragen. Wer es jetzt ganz korrekt machen will, kauft sich eine SIM-Karte und legt sich die in ein Telefon. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, schmeißt er die SIM-Karte weg, schmeißt er das Telefon weg und kauft sich wieder eine neue SIM-Karte und ein neues Telefon. Da kann ich empfehlen, einmal bei Geizhals reinzuschauen, Telefone, also einfache Handys mit SMS, Telefonie und Sudoku kosten bei den 20 Euro. Reicht für viele. Möglicherweise. In Deutschland hat es nach Einführung der Vorratsdatenspeicherung, also ein paar Wochen später, dann ein Portal gegeben, wo man anonym SIM-Karten tauschen konnte. Das heißt, man hat gesagt, ich will eine neue SIM-Karte und hat dann gegen die Kosten des Versandes eine neue zugeschickt bekommen. In Deutschland ist das Portal dann nach 2 Wochen schon wieder geschlossen worden. Ist die Frage, ob das in Österreich auch so schnell geschlossen werden könnte. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas bei uns ein bisschen länger am Leben sein könnte. Und es könnte dann interessant werden, ein Portal zu machen, wo man SIM-Karten tauscht und wo man billige Handys hin durch die österreichische Landschaft schickt. Und man hat halt noch einen Monat eine neue SIM-Karte und ein neues Handy und es überlagern sich eben nicht E-Mail und IMSI. Und man ist man wird trotzdem erfasst von der Vorratsdatenspeicherung, aber man führt die Behörden total in die Irre, weil einmal ist das Handy da, einmal ist es, hat das Handy diese SIM-Karte, einmal ist das Handy da und hat diese SIM-Karte, einmal hat diese SIM-Karte zwei Handys oder sowas. Man führt die Behörden total in die Irre und das ist noch ein, so wie sie jetzt genannt, Security by Obscurity. Bei Wertkarten darf man nicht vergessen, wenn man sich eine SIM-Karte besorgt und ins Handy einlegt, sollte man das tunlichst nicht zu Hause aktivieren, sondern fahrt einmal aufs HFLK auf und aktiviert dort das Handy und fahrt dann home. Weil die Cell-ID bei der ersten Aktivierung wird mitgespeichert. Und meistens ist, oder meistens, man argumentiert, dass es meistens zu Hause passiert. Was noch ganz eigentlich eine relativ einfache Regel ist, bei längeren Fahrten das Gerät ausschalten. Wenn ich jetzt nach Wien fahren würde, schalte ich dann mein Handy aus. Dann registriert mein Mobilfunkbetreiber nicht, auf welchem Pfad ich jetzt nach Wien unterwegs bin. Es kann jetzt sein, dass ich über Kärnten und über Graz nach Wien bin oder über das Deutsche Eck in Salzburg. Also zwischendrin einfach mal das Handy ausschalten, überhaupt wenn man quer durch Österreich unterwegs ist. Ist auch eine Möglichkeit, ein bisschen die Behörden zu ärgern. Was ich noch draufstehen habe, und das ist jetzt hardcore, separate SIM-Karten und Handys für Arbeitsplatz, Studium, zu Hause. Also im Büro ein anderes Handy, der andere SIM-Karte, zu Hause ein anderes Handy, der SIM-Karte. Und wenn ich unterwegs bin mit Freunden, ein anderes Handy und SIM-Karte. Kann man natürlich machen. Ganz eine einfache Möglichkeit, Internet zu surfen, öffentliche WLAN-Hotspots verwenden. In Österreich gibt es noch keine Störerhaftung. Das heißt, jemand, der einen öffentlichen WLAN-Hotspot anbietet, ist nicht den kann man nicht haftbar machen für das, was seine Kunden machen. Und erst, wenn er von einer Behörde darauf hingewiesen wird, muss er dann eben seinen Kunden darauf hinweisen, du darfst das nicht machen. Erst dann, wenn es der Kunde noch immer nicht befolgt, kann man den Betreiber haftbar machen. Wird in einem Café, wird bei McDonald's beim gratis WLAN nicht passieren. Öffentliche WLAN-Hotspots verwenden für Internet und Voice-over-IP. Darauf achten, dass man immer verschlüsselte Verbindungen hat. Öffentliche WLAN-Hotspots sind meistens ungesichert und dann nicht, dass irgendjemand mitliest. Aber verwenden kann man es. Da wird jetzt nichts Großartiges gespeichert. Es werden zwar die öffentliche IP-Adresse gespeichert, aber das kann dann ja jeder sein im Café. Also kein Problem. Was man noch machen könnte, Briefe schicken. Klassisch, es gibt das Briefgeheimnis, auf einem Brief steht auch nicht mehr drauf, wie auf einem E-Mail, Sender und Empfänger. Bei den Briefen kann man sogar den Absender weglassen. Briefe sind übrigens das Mittel der Wahl für organisiertes Verbrechen und Terroristen. Also wenn man denen auf die Schliche kommen sollte, müsste man eventuell das Briefgeheimnis abschaffen, statt die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Es dauert halt ein paar Tage, bis es ankommt, also Latenz hoch, aber es ist dann relativ anonym, besonders wenn man die Nachrichten ein bisschen verschlüsselt. Einfache Texte mit einem Subtext, dann klappt das. Probleme bei der Sache, also es ist jetzt, die gefühlte Sicherheit ist, wenn man solche Punkte betrachtet, groß. Man führt einfach die Behörden in die Irre. Man lässt nicht zu, dass ein riesiger Pool an Daten auf einen zurückfällt, sondern es sind einfach mehrere Datensätze, die die Behörden dann keiner Person wirklich koordiniert zuweisen können. Die Kosten sind hoch für solche Angelegenheiten, also wenn man sich SIM-Karte besorgt, solche Starter-Sets kosten zwischen 10 und 15 Euro, da ist ein bisschen Guthaben drauf. Noch eine Wertkarte dazu, dann ist man im Monat auf 25 Euro oder sowas, mit einem Billig-Handy dann auf 40. Es ist nicht günstig, wenn man es so machen will. Und da ist eben die Überlegung, soll es irgendwann in Österreich mal so ein Tauschportal für SIM-Karten und Telefone geben, wird es zumindest den Kostenfaktor einmal begrenzen. Und der Aufwand ist natürlich ziemlich groß. Also wenn man sich wirklich an so eine Liste halten will, und diese Liste ist nicht unvollständig, mir ist einfach nur nicht mehr eingefallen. Es gibt sicher noch Möglichkeiten, wie man weiter die Vorratsdatenspeicherung aushebelt oder die Behörden in die Irre führt. Das aber durchzuhalten, wirklich durchgehend und auch den Personen, mit denen man am meisten in Kontakt ist, weil diese sollten sich, wenn möglich, auch an das halten, dann wird es aufwandsmäßig sehr, sehr schwierig. Ausblick. Die Bürgerinneninitiative steht bei heute noch geschaut 103.000 Unterzeichnern und wird im Juni, glaube ich, im Parlament oder im Petitionsausschuss besprochen. Die Verfassungsklage des AK-Vorrats steht bei knapp 6.000 Mitklägern. Es gibt eine Verfassungsklage des Landes Kärnten. Das macht das FBK im Auftrag der FPÖ. Die FPÖ war ja leider im Herbst nicht dabei. Grüne, BZÖ und FPÖ wollten zuerst eine Drittelbeschwerde im Nationalrat einbringen. Damit hätten sie zumindest die Einführung der Vorratsdatenspeicherung mal etwas verzögern können. Die FPÖ ist dann abgesprungen. Jetzt wissen wir wieso. Sie wollen nämlich selbst ein bisschen Publicity abstauben. Und da das Land Kärnten quasi eine FPÖ-Hochburg ist, oder FPK oder PZÖ, wie auch jetzt immer, bringt das Land Kärnten eine Verfassungsklage ein. Problematisch ist es insofern, das Land Kärnten hat einerseits ein bisschen Probleme, Verfassungsklagen, die das Land Kärnten betreffen, korrekt auszuführen, siehe Ortstafeln. Das Land Kärnten hat andererseits aber auch das Problem, Verfassungsklagen formell korrekt einzubringen, was dahin geführt hat, dass einige Verfassungsklagen des Landes Kärnten aufgrund von Formalfehlern wieder abgeschmettert wurden. Also ist die Frage, ob das korrekt durchgeht. Seitens der EU schaut so aus, es gibt in der EU-Kommission Studien, die an der Wirksamkeit und vor allem an der Verhältnismäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung zweifeln. Es werden jetzt immer mehr solcher Studien veröffentlicht. Vom Fraunhofer Institut hat es im Dezember eine aktuelle Studie gegeben, die sehr erschütternd für Befürworter der Vorratsdatenspeicherung sein musste, weil da hat es mit den Zahlen in Sachen Aufklärungsquote noch schlechter ausgeschaut, als ich es vorhin erklärt habe. Und der EU-Datenschutzbeauftragte kritisiert eben auch die Vorratsdatenspeicherung. Und da muss man sagen, diese Institution der EU ist jetzt nicht so schlecht. Die haben schon einiges von uns abwenden können. Vielleicht schaffen sie es auch mit der Vorratsdatenspeicherung. Sie haben jetzt der Datenschutzbeauftragte hat halt nur kann nur Empfehlungen abgeben. Er kann jetzt die ganze Sache nicht kippen. Deswegen bleibt abzuwarten, wie das schlussendlich ausgeht. Ich habe unter 1nk.org/vds ein paar Links hinterlegt, also Quellenangaben zum heutigen Vortrag. Ihr habt da die Berichte der Millionen Abfragen von Polen hinterlegt, ihr habt den Gesetzestext hinterlegt. Die Folien habe ich auch online gestellt und den Vortrag werde ich dann noch als Audio online stellen. Und sonst, ja, falls es Fragen gibt, bin ich dann per Mail erreichbar und sonst jetzt. Danke.